pausenlos mehr, was geht? So falsch gezählt. Und alles lacht von Reichenhall bis Bielefeld. Das Finanzamt ist pleite, der Geldschrank ist leer. Und Steuerbescheide, die gibt es nicht mehr. Das Finanzamt ist pleite, der Laden ist dicht. Aus Berlin kommt jetzt nur noch der Wetterbericht. Von dort kommt jetzt nur noch der Wetterbericht. 2 Mark für einen Liter Benzin, das gibt's nicht mehr. Und auch der Magen bitter, schmeckt ohne Steuern sehr. Wir pfeifen auf die Spenden und wünschen guten Flug. Wir haben wieder Urlaubsgeld und allen geht es gut. Wir liegen cool am Swimmingpool. Hurra, der Steuersatz, der ist 0,0. Das Finanzamt ist pleite, der Geldschrank ist leer. Und Steuerbescheide, die gibt es nicht mehr. Das Finanzamt ist pleite, der Laden ist dicht. Aus Berlin kommt jetzt nur noch der Wetterbericht. Von dort kommt jetzt nur noch der Wetterbericht. Sogar mein kleines Sparschwein hüpft so hoch es geht. Nie wieder Magenknurren und Diät. Das Finanzamt ist pleite, der Geldschrank ist leer. Und Steuerbescheide, die gibt es nicht mehr. Das Finanzamt ist pleite, der Laden ist dicht. Aus Berlin kommt jetzt nur noch der Wetterbericht. Von dort kommt jetzt nur noch der Wetterbericht. Aus Berlin kommt jetzt nur noch der Wetterbericht.